Dance with Somebody, Studio 9 im Deutschlandradio Kultur. Wie oft wird wohl Angela Merkel in den vergangenen Monaten die CSU im Allgemeinen und Horst Seehofer im Speziellen auf den Mond gewünscht haben oder besser noch viel, viel weiter weg? Als Teilnehmer der Mars-Mission wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das ist eine super Idee. Es ist leider nicht bekannt, aber es kam sicherlich schon häufiger vor, dieser Wunsch. Und danach klang auch einer der Sätze, die Angela Merkel in ihrer viel kommentierten Rede gestern gesagt hat. Da hat sie über ihren Satz »Wir schaffen das« gesprochen und von der Diskussion um diesen Satz, die sich, wie sie gesagt hat, immer unergiebiger in so einer Endlosschleife gedreht hat. Aber trotzdem kann man Ihre Rede von gestern schon auch als ein Zugehen auf die CSU werten, die die Diskussion immer wieder angefacht hat und die auch nicht die CSU wäre, wenn sie nicht trotzdem weitermachen würde. So zum Beispiel Markus Söder, der nun Taten einforderte nach den Worten. Ja, und weil das so ist, wie es ist mit der CSU, ist die Frage heute Krieg oder Frieden, wenn Horst Seehofer sich mit einer Grundsatzrede auf der CSU-Klausur zu Wort meldet. Burkhard Schäfers ist unser Kollege in Bayern. Herr Schäfers, das ist jetzt eigentlich eine Rede gewesen hinter verschlossenen Türen, aber sowas wird die CSU sicher nicht so richtig für sich behalten können, oder? Einzelne Sätze sind immerhin nach außen gedrungen auf der Klausur der CSU-Fraktion in Kloster Banz in Oberfranken. So sagte Seehofer nach Angaben von Teilnehmern der Klausur mit Blick auf Angela Merkels selbstkritische Worte gestern zu ihrer Flüchtlingspolitik, das sei noch nicht die Wende, es seien noch dicke Bretter zu bohren. Im November ist in München der CSU-Parteitag, bis dahin wollen sich CDU und CSU geeinigt haben. Heute soll Seehofer dazu gesagt haben, eine Einladung von Angela Merkel zu eben diesem CSU-Parteitag habe nur dann Sinn, wenn es vorher eine Verständigung zwischen den beiden Schwesterparteien gäbe. Eine solche Einigung sei möglich, aber nicht garantiert. Wie viel Platz nimmt denn das Thema Angela Merkel und die Flüchtlingspolitik nun noch ein bei der CSU? Die Flüchtlingspolitik und damit verbunden das Thema Sicherheit steht weiter ganz oben auf der Agenda der CSU. Politikforscher Richard Hilmer hat am Mittag auf der Fraktionsklausur eine Studie vorgestellt zum Thema Sicherheit und zum Stichwort Leitkultur. Ein Ergebnis: seit einem Jahr beschäftigt die Menschen in Bayern am stärksten das Thema Zuwanderung. Und vielleicht nur zwei, drei kurze Stichpunkte aus dieser Studie. Mehr als die Hälfte der Befragten fürchten, dass unter den Ankommenden auch Terroristen sind. Zugleich ist eine Sorge, dass populistische und rechtsradikale Parteien an Zulauf gewinnen. Also das sind durchaus zwei ganz interessante Ergebnisse dieser Studie des Politikforschers Richard Hilmer. Wir haben die Frage vorhin ja aufgeworfen, Krieg oder Frieden, kann man das jetzt beantworten? Nun, weder Merkel noch Seehofer würden wahrscheinlich von Krieg sprechen. Dass sie sich aber in allen Fragen einig sind, stimmt auch nicht. So sagte Seehofer am Rande der CSU-Klausur im Kloster Banz vorhin. Die Stellungnahme der Kanzlerin ist in vielen Punkten bemerkenswert, in vielen Punkten auch zu begrüßen. Aber es ist noch nicht jetzt die noch notwendige Vereinbarung für eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Trotzdem, die verbalen Angriffe aus der CSU in Richtung Kanzlerin sind seit einigen Tagen eindeutig zurückgegangen. Da herrscht vielleicht eine Art Waffenruhe, übrigens wohl auch, weil Umfragen zeigen, dass beiden Parteien der öffentliche Streit eher schadet, sie also dadurch an Unterstützung und letztlich auch an Wählerstimmen verlieren. Das hat sich ja zumindest bei der CDU gezeigt, bei den beiden jüngsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Trotzdem gibt es eben immer mal wieder die ein oder andere Stichelei. Sticheln da eigentlich alle in der CSU gleichermaßen Richtung Kanzlerin und CDU oder gibt es da auch moderatere Töne? Es gibt natürlich die lauten und die leiseren Vertreter in der CSU. Interessant etwa die Worte des langjährigen Landtagsfraktionschefs Alois Glück. Der hat heute sich geäußert, die Gesamtpartei leidet immer wieder unter der Sprache einiger ihrer Akteure. Glück also kritisiert seine Parteifreunde durchaus deutlich, ist aber sonst sicherlich einer derjenigen, die nicht permanent die CDU angreifen. Die Sprache der Akteure, wie groß ist denn eigentlich die Rolle der Sprache bei dem Ganzen? Also wie sehr unterscheiden sich beim Thema Flüchtlinge noch die Ideen, die Politik, die Pläne von CSU und CDU wirklich? Ist das alles doch eher rhetorisch? Ich denke ja, denn die CSU regiert ja im Bund mit und eben diese Regierung hat in den vergangenen Monaten einige Gesetze zur Flüchtlingspolitik verabschiedet. Das darf man nicht vergessen, unter anderem die sogenannten Asylpakete, die unter anderem auch dazu dienen sollen, Zuwanderer abzuschrecken. Es gibt außerdem mehr Geld für Integration. Und nicht zu vergessen, das von Angela Merkel maßgeblich mitverhandelte Abkommen zwischen der EU und der Türkei, wodurch ja deutlich weniger Geflüchtete mittlerweile hierzulande ankommen. Also letztlich, die Sachpolitik ist, so wie ich das sehe, gar nicht so weit voneinander entfernt. Unser Bayern-Korrespondent Burkhard Schäfers, vielen Dank. Ja, und das ist Musik über einen Ort, wo die CSU eigentlich auch immer gerne ist. Eine Burg im Schnee, Castle in the Snow von The Evener.